Erst früher gab es falsche Propheten. So wird es auch bei euch falsche Lehrer geben. Sie bringen falsche Ideen, die zerstören. Sie sagen, dass Jesus nicht ihr Herr ist. Aber er hat sie gekauft. So bringen sie schnell Zerstörung über sich selbst, Rasse 2. Viele Menschen werden den falschen Lehrern folgen und schlechte Dinge tun. Dann werden die Leute schlecht über den Weg der Wahrheit sprechen. Dritter, die falschen Lehrer wollen euch mit schönen Worten betrügen, um Geld zu bekommen. Aber Gott wird sie richten. Ihre Strafe wartet schon lange. Vierter, Gott hat die Engel bestraft, die gesündigt haben. Er hat sie in die Hölle geworfen, in einen dunklen Ort. Dort müssen sie auf das Gericht warten. Fünfter, Gott hat die alte Welt bestraft. Nur Noah und seine Familie hat er gerettet. Noah hat den Menschen gesagt, dass sie gut sein sollen. Dann schickte Gott eine große Flut über die bösen Menschen. Sechster, Gott hat auch die Städte Sodom und Gomorra bestraft. Er hat sie verbrannt und zu Asche gemacht. Das ist ein Beispiel dafür, was mit bösen Menschen passieren wird. Siebtes, Lot war ein guter Mann. Er war traurig über die schlechten Dinge, die die Menschen in Sodom taten. Gott hat Lot gerettet. Achtes, Lot hat jeden Tag die schlechten Dinge gesehen und gehört, die die Menschen taten. Das hat ihm sehr wehgetan, weil er ein guter Mensch war. Neunter, der Herr weiß, wie er gute Menschen aus Schwierigkeiten retten kann. Aber er wird die schlechten Menschen bis zum Tag des Gerichts bestrafen. Zehnter, besonders die Menschen, die nur an schlechte Dinge denken und Gott nicht ehren, werden bestraft. Sie sind mutwillig und frech. Sie haben keine Angst, über heilige Dinge schlecht zu reden. Elfter, sogar Engel, die viel stärker sind, reden nicht schlecht über diese Menschen vor dem Herrn. Zwölfter, aber diese falschen Lehrer sind wie Tiere, die nicht denken können. Sie sind zum Fangen und Töten geboren. Sie reden schlecht über Dinge, die sie nicht verstehen. Deshalb werden sie selbst zerstört werden. Dreizehnter, sie bekommen die Strafe für ihre schlechten Taten. Sie denken, es ist schön, den ganzen Tag zu essen und zu trinken. Sie sind wie Schmutz und Flecken. Sie essen und feiern mit euch und schämen sich nicht. Vierzehnter, ihre Augen sind voll von Lust auf andere Frauen. Sie wollen immer mehr sündigen. Sie locken Menschen an, die nicht stark im Glauben sind. Sie denken immer nur an Geld. Sie sind Kinder des Fluches. Fünfzehnter, sie haben den richtigen Weg verlassen und sind in die Irre gegangen. Sie sind wie Bileam, der Sohn von Bosor. Er wollte Geld für schlechte Taten. Sechzehnter, aber er wurde für seine Sünde bestraft. Ein Esel, der normalerweise nicht sprechen kann, redete mit menschlicher Stimme und hielt den Propheten auf. Siebzehnter, die falschen Lehrer sind wie Quellen ohne Wasser. Sie sind wie Nebel, der vom Wind weggeblasen wird. Für sie ist ein dunkler Ort vorbereitet. Achtzehnter, sie reden große, leere Worte. Sie locken Menschen mit ihren Wünschen und schlechten Dingen. Sie locken die, die gerade erst dem falschen Weg entkommen sind. Neunzehnter, sie versprechen den Menschen Freiheit, aber sie sind selbst Sklaven der Zerstörung. Wer besiegt wird, ist Sklave von dem, der ihn besiegt hat. Zwanzigster, diese Menschen haben gelernt, die schlechten Dinge der Welt zu verlassen, weil sie Jesus Christus kennen. Aber wenn sie wieder in diese Dinge zurückfallen, dann ist es für sie noch schlimmer als vorher. 21. Es wäre besser für sie, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt. Denn jetzt kennen sie ihn, aber sie haben sich von dem heiligen Gebot abgewendet, das sie bekommen haben. 22. Es ist mit ihnen wie in einem Sprichwort, ein Hund frisst das, was er erbrochen hat. Und eine Sau wälzt sich im Schmutz, obwohl sie gewaschen ist.